Andacht vom 1.7.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Fragen und Antworten. Wir haben so viele Fragen von euch bekommen, wir können nicht alle beantworten. Es gab auch viele Statements, nicht nur Fragen. Wir schätzen euch so sehr, wir fühlen uns geehrt, euch zu dienen. Also jetzt zu euren Fragen. Die erste Frage: Warum können wir den Unglauben nicht ein für alle Mal aus unserem Herzen werfen? Die Antwort: Weil unser Leben keine ein für alle Mal Entscheidung ist. Es ist wie in einer Ehe, es ist ein Weg. Man muss in einer Partnerschaft täglich neu miteinander leben. Ebenso ist es mit Jesus. Man muss täglich neu in Beziehung mit ihm treten und lernen, mit ihm zu wandeln. Unsere Herzen sind darauf trainiert, in Religion und Unglauben zu leben. Wir haben gelernt, viel mehr an unsere eigene Kraft zu glauben als an Gottes Kraft. Deshalb muss sich unser Lebensstil ändern. Wir müssen das einüben und dann auf unser Herz aufpassen. Denn der Unglaube steht immer an der Tür. Ein Schlüssel, um nicht immer neu in den Unglauben hineinzuschlittern, kann sein, eine radikale Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung, alles, was ich tue, im Glauben zu tun. Denn wir haben gelernt, auf uns selbst gestützt zu leben. Das müssen wir radikal ändern. Je mehr du den Glauben zu deinem Lebensstil machst, Leben in aggressiven Glauben, wie ich das nenne, desto einfacher wird es für dich sein, im Glauben zu bleiben. Die nächste Frage: Gibt es im Leben, im vollbrachten Werk des Kreuzes, noch die Sünde, die zum Tod führt? Die Antwort: Ja, klar. Übrigens spricht nur Johannes im 5. Kapitel seines ersten Briefs davon. Wenn die Bibel über Tod spricht, meint sie den spirituellen Tod. Als Jesus sagte, dass der Heilige Geist kommen würde, kündigte er an, was der Heilige Geist tun würde. Johannes 16, 8-11. Wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Heilige Geist wird die Menschen also ihre Sünden überführen, weil die Menschen nicht an ihn glauben, denn es ist Sünde, Jesus zurückzuweisen. Nun die Frage: Kannst du im neuen Bund leben und trotzdem eine Sünde zum Tod begehen? Viele Prediger werden mir hier nicht zustimmen. Ihr könnt auch anders denken, die Bibel studieren und zu einer anderen Lösung kommen. Absolut. Ich sehe das so. Nur weil du im neuen Bund lebst, heißt das noch lange nicht, dass du das ewige Leben erbst. Du bist nur gerettet, indem du deinen Glauben auf das vollbrachte Werk des Kreuzes setzt. Gibt es auch noch die Möglichkeit, dass du deinen Glauben auf das vollbrachte Werk des Kreuzes setzt und dann nicht mehr daran glauben willst? Dass du den Glauben nicht mehr leben willst. Die Möglichkeit ist vorhanden. Das ist eine aktive Entscheidung und eine Sünde zum Tod, weil so jemand den Glauben ans Kreuz verleugnet. Wer macht sowas? Ich weiß es nicht. Aber ich denke, es gibt solche Menschen. Kolosser 1,23 sagt: Wenn ihr im Glauben bleibt und feststeht, Glaube ist die einzige Möglichkeit, im neuen Bund zu bleiben. Nächste Frage: Wie weiß ich, ob Gott zu mir spricht oder ob das meine Gedanken sind? Die Antwort: Erinnerst du dich an meine Andacht über den Heiligen Geist? Wir hören Gott nicht, weil wir so voll mit uns selbst sind. Deshalb musst du zuallererst dein Leben dem Herrn übergeben. Mit eigenen Wünschen und Vorstellungen im Herzen wirst du es schwer haben, den Herrn zu hören. Dann lebst du, indem du das einübst. In unserer Gemeinde zum Beispiel geben wir Raum für alle zu hören, was Gott jedem sagt. Klar, manchmal wird jemand etwas sagen, was doch aus ihm selbst kam. Dann kann man einfach sagen, ups, ich dachte, das war Gott, aber das war ich. Das ist kein Problem. Wir dürfen Fehler machen. Wir müssen das üben. Ich möchte hier nicht meine Bücher anpreisen, aber mein Buch über die Prophetie könnte dir hilfreich sein. Nächste Frage. Mehrere Personen fragten das: Was ist mit dem Zehnten im neuen Bund? Und was meint Hebräer mit seinen Ausführungen über den Zehnten? Antwort: Es gibt kein Verzehnten für die Christen heute. Dazu gibt es viele Bibelverse. Den Zehnten zu geben war ein Teil des Gesetzes. Wir leben nicht im Gesetz. Wir leben nicht in dem Bund, zu dem das Verzehnten gehört. Unser Bund ist ein anderer. Außerdem gab es unterschiedliche Möglichkeiten des Verzehntens. Da müssen wir uns ja entscheiden, welchen Zehnten wir geben wollen. Die Leviten oder Priester bekamen damals den Zehnten des Volkes, wir aber sind alle Priester. Außerdem gaben die Menschen ihren Zehnten für die Armen. Das macht heute keinen Sinn. Und der letzte Zehnte wurde gespart, um einmal im Jahr Gottes Güte zu feiern. Das war damals so Brauch. Wenn man das genau studiert, hat das alles heute keinen Sinn. Keiner der Apostel schreibt vom Verzehnten und Jesus lehrte es nicht. Der Autor des Hebräerbriefs schrieb nur über eine Tatsache. Dahinter steckt kein Befehl. Es wird geschildert, dass Abraham den Zehnten gab. Aber Abraham gab diesen Zehnten, bevor es ein Gesetz diesbezüglich gab. Zudem war dieser Zehnte nicht von seinem Einkommen und er gab diesen Zehnten nur einmal. Abraham wurde auch vor dem Gesetz beschnitten. Wenn wir das so ernst nehmen, müssen wir ja auch alle beschnitten werden. Jesus sagte, sie sollten ihren Zehnten geben im Lukas-Evangelium. Doch da sprach er zu den Pharisäern, die im Gesetz lebten. Wenn du ein Pharisäer bist, dann tu es. Das Leben im neuen Bund ist ein anderer Lebensstil. Du teilst deine Güter mit den Armen, erst mit Menschen aus deiner Gemeinde und du gibst denen, die dich das Wort Gottes lehren. Ich glaube, dass die Menschen denen Geld geben sollten, von denen sie lernen und für die Armen. Nächste Frage, eine nette Frage. Wie erkenne ich den Ruf, vorne an der Front zu stehen und Befreiungsdienst zu machen? Antwort: Ich bin davon überzeugt, dass wir nicht an der Front stehen. Jesus steht vorne. Er ist unser Leiter. Wir sind mit und in ihm. Wir haben nicht die Aufgabe, den Dienst eines Kämpfers und eines Befreiungsbeters zu übernehmen. Jeder Christ ist berufen, größere Werke als Jesus zu tun. Wir alle sind berufen, im Übernatürlichen zu leben und Jesus zu repräsentieren. Wir sollen das Evangelium predigen und es mit Zeichen und Wundern durch den Heiligen Geist bestätigt zu sehen. Meine Ansicht ist, niemand braucht Befreiung. Mir wird immer schlecht, wenn ich davon höre. Befreiung von Dämonen ist die Verleugnung des Kreuzes. Die Menschen in Christus sind frei. Sie müssen nur lernen, im Glauben des neuen Bundes zu leben. Menschen, die in diesem Befreiungsdienst leben und arbeiten, sind nie frei. Ich habe als junger Mann dort mitgearbeitet und stellte bald fest, wie dumm das ist. Ich denke, das ist ein Trick Satans. Denn dann setzen die Menschen ihren Fokus auf ihn statt auf Jesus. Durch das Kreuz bist du frei. Lerne, frei zu leben. In ihm sind wir frei. Nächste Frage. Was ist der Unterschied zwischen Herz und Seele? Antwort. Das ist eine sehr gute und schwer zu beantwortende Frage. Die Bibel benutzt Herz und Seele fast identisch. Die Begriffe sind austauschbar, leider. Wenn du eine Bibelkonkordanz zur Hand nimmst, egal zu welcher Übersetzung, wirst du feststellen, dass das Wort Herz oft benutzt wird. In einer meiner englischen Bibeln wird Herz mehr als 1000 Mal verwendet, im Original nicht. Und wenn du drei unterschiedliche gleichsprachige Bibelübersetzungen zur Hand nimmst, wirst du sehen, dass es in ihnen eine unterschiedliche Anzahl des Wortes Herz gibt, je nachdem, wie der Übersetzer wählte zwischen Herz und Seele. Daher kommt einiges an Verwirrung. Nächste Woche schreibe ich mein Buch über das Herz. Dafür studierte ich die Bibel auf Hebräisch. Also, manchmal, wenn die Bibel Seele übersetzt, meint es nicht die Seele, sondern ein lebendiges Wesen. Wie Adam, er wurde eine lebende Seele. Diese Seele wird sterben. Wenn wir das in unserer Sprache lesen, ist das verwirrend. Für mich ist es dennoch sehr klar. Die Seele ist die Kraft der Entscheidung. Gott gab mir die Kraft und die Freiheit, selbst zu entscheiden. Tiere haben das nicht, sie sind vom Instinkt gesteuert. Wenn wir keine Christen sind, ist unser Geist tot. Epheser 2 erklärt das deutlich. Die ihr einst tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß der Weise dieser Welt. Das Herz ist nicht tot, die Seele ist nicht tot, der Körper ist nicht tot, aber der Geist ist tot. Wenn wir zu Christen gehen, wird der Geist lebendig. Aber wir haben immer noch einen Körper, eine Seele und ein Herz. Das Herz ist das, woraus das Leben fließt, das Zentrum meiner Gefühle. Die Seele ist die Kraft zu entscheiden. Wenn mich die Gefühle überwältigen, findet das im Herzen statt. Mit meiner Seele aber entscheide ich, welche Botschaft ich auf mein Herz schreibe. Das ist die Kraft zu entscheiden. Und das Denken ist nicht das, was ich denke, sondern wie ich denke, also ein Teil der Seele. Was ich denke, ist im Herzen. Es geht darum, wie ich denke, nicht was. Sei nicht wie die Welt, denke, wie Gott denkt. Das ist Teil der Seele, denn ich muss mich entscheiden, was ich denken will und wie. Nächste Frage. Wie weiß ich, was meine Bestimmung ist? Das werde ich oft gefragt. Ich weiß nicht, warum sich die Menschen so sehr damit beschäftigen. Aber ehrlich, das habe ich auch getan. Vor 40 Jahren, 1981, habe ich mein Herz entschieden zur Ruhe gebracht bezüglich der Frage, was meine Bestimmung ist. Ich glaube, unsere erste und wichtigste Bestimmung ist das, was in Kolosser 1, 16 und 17 steht. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen, und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Wir sind von Jesus und für Jesus geschaffen. Das ist unsere wichtigste Bestimmung. Außerdem sind wir nicht geschaffen, um ewig auf dieser Welt zu leben. Unsere Zeit hier auf Erden ist eine Zeit der Reise in den Himmel, wo Jesus auf uns wartet. Unsere Bestimmung ist, die Frau Jesu zu sein. Deshalb sage ich oft, lebe für die Ewigkeit, beginne jetzt. Wir sorgen uns oft um unsere zweitrangige Bestimmung. Paulus sagt, was ich für den Herrn tue, ist nebensächlich. Zuerst müssen wir in unserer Hauptbestimmung leben. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich führe eine Ehe mit Debbie. Aber die Ehe interessiert mich gar nicht, sondern nur, was kann ich für sie tun? Was soll ich ihr zu essen oder zu trinken kaufen? Welche Kleidung soll ich ihr besorgen? Wo sollen wir wohnen? Solch eine Ehe wäre schrecklich. Das Wichtigste ist unsere Intimität. Und daraus entsteht das, was ich für sie tun soll. Denn dann fragt sie mich, ob ich dies oder jenes für sie tun kann. Dann gibt es auch noch die Frage, ob Gott meine Bestimmung vor mir verbirgt. Hört zu, es gab viele Menschen rund um Jesus. Er erwählte genau 12. Wie tat er das? Jesus betete die ganze Nacht. Dann kam er und wählte sie aus. Du und du und du und du. Jesus hat meine Bestimmung bereits beschlossen. Er wird mir sagen, was ich tun soll. Deine Bestimmung ist, Braut zu sein, Zeit mit ihm zu verbringen, zu lieben. Dann wird er dir auch anderes sagen. Wenn du nichts hörst, tu das Liebevollste, was du tun kannst. Nächste Frage. Jemand bittet mich, ihm Zugang zur EPS zu verschaffen, also zur Schule des Übernatürlichen. Passt auf! Wir erhielten letztes Jahr 600 Anmeldungen zur EPS und wir haben 90 Leute angenommen. Nicht jeder kann kommen. Die Leute müssen durch einen Prozess gehen, das wird von uns sehr sorgfältig überlegt. Deshalb, nein, ich kann dir keinen Sonderzugang zur Schule des Prophetischen und Übernatürlichen verschaffen. Nächste Frage. Wie verstehst du Taufe? Antwort: Die Taufe ist kein Ritual, das wir durchführen. Wir taufen, weil wir dem Wort Gottes gehorchen. Ich habe viele Menschen getauft. Ich sage niemandem, dass er sich taufen lassen muss. Das ist die Entscheidung der einzelnen Menschen. Viele kommen und wollen sich taufen lassen. Sie sagen: Auch wenn ich getauft bin, habe ich es bis jetzt nicht wirklich verstanden. Ich möchte getauft werden. Das habe ich oft gemacht. Nur der Pastor von der Kirche Videira habe ich, nur den Pastor von der Kirche Videira habe ich nicht getauft. Ich wollte nicht von seiner Gemeinde gekreuzigt werden. Jemand anderer taufte ihn dann. Wir müssen die Taufe im Kontext der Bibel und der Kultur verstehen. Die Taufe in den Tagen Jesu war kein religiöses Ritual. Sie hatte eine doppelte Bedeutung. Erstens, die Menschen werden getauft in den Leib Christi hinein, so werden sie ein Teil des Leibes Christi, nicht einer Institution, sondern der Gemeinde Jesu. Und zweitens, sie wurden beerdigt mit Christus und auferweckt in sein neues Leben hinein. In Jesu Kultur war Taufen etwas Gewöhnliches. Das hat nicht Jesus erfunden, es geschah dauernd. Johannes taufte vor Jesus. In Apostelgeschichte 19 wird von den Leuten aus Ephesus berichtet, die Menschen dort hatten den Heiligen Geist nicht empfangen, aber sie waren getauft mit der Taufe des Johannes. Sie wurden nochmal getauft, weil die Taufe damals die Taufe auf einen Menschen oder eine Lehre war. Die Taufe bedeutete, dieser Rabbi ist nun mein Lehrer, ich folge ihm. Taufe ist immer untertauchen, immer. Das griechische Wort bedeutet untertauchen. Deshalb, wenn du an Jesus glaubst als deinen Herrn, sagst du durch die Taufe dies: Ich bin mir und meiner Selbstsucht gestorben. Ich lebe für diesen einen Herrn, der Jesus Christus ist. Ich erkläre hiermit, dass ich mir selbst gestorben bin und im Wasser beerdigt bin. Ich lebe nicht mehr selbst, ich erstehe aus dem Wasser und folge Jesus Christus. Als die Menschen ihren Rabbis folgten, konnten sie mehrfach getauft werden. Deshalb sagte Jesus: Tauft sie in meinem Namen. Es gibt Menschen, die sagen: Ich habe mich taufen lassen, habe aber nichts verstanden, ich möchte nochmal getauft werden. Ich sage: Klar, sie werden noch einmal getauft. Es gibt aber auch Menschen, die früher nichts verstanden haben, es jetzt aber begreifen. Sie sind der Meinung, sie brauchen keine weitere Taufe. Das ist auch okay. Es ist die persönliche Entscheidung der einzelnen Menschen. Nächste Frage. Es geht um Engel. Wie kann ich jeden Tag mit ihnen zusammenarbeiten? Die Antwort: Für mich ist das einfach. Ich heiratete vor 35 Jahren einen Engel. Ich nenne Debbie meinen Engel. Sie weiß das und antwortet mir, wenn ich sie so anspreche. Jetzt aber zu den anderen Engeln. Erstens, wir müssen verändern, was wir glauben. Dazu hilft es, die Bibel zu studieren und festzustellen, dass es normal ist, mit Engeln zu interagieren. Wir müssen nur davon überzeugt sein. Die Bibel ist sehr klar für mich. Bittet den Heiligen Geist, welche Verse ihr lesen sollt. Bittet ihn um Hilfe, dass er euch die richtigen Bücher zeigt. Benutzt die Konkordanz. Er wird deine Augen öffnen. Und zweitens, wenn du erkannt hast, dass es normal ist, mit Engeln zu interagieren, setze es in die Tat um. Beginne dir zu wünschen, dass du mit ihnen interagierst. Wenn du dir das nicht intensiv wünschst, wird es nicht geschehen. Dann handle im Glauben. Sage: Engel, ich heiße euch in meinem Leben willkommen. Ich bin dankbar, dass Gott euch zu mir geschickt hat, um mir zu dienen und mich näher zu Jesus zu bringen. Ich heiße euch willkommen. Drittens, ich muss Gott bitten, dass er meine Augen für die geistliche Welt um mich herum öffnet. Denn unsere Augen sind so gewohnt, das Sichtbare zu sehen. Viertens, gib den Engeln Aufgaben oder Befehle. Ich sage zum Beispiel oft: Liebe Engel, ich brauche euch, bewahrt mich auf meiner Fahrt, bringt mich heil zum Ziel. Ich interagiere mit ihnen auf ganz natürliche Weise. Okay, weitere Fragen und Antworten gibt es nächste Woche.